出かけよう糸切れのパンナイフランプカバンに詰め込んで父さんが残した無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど捨てしがちなイメージだらけの Könntest du mich sehen, würdest du verstehen Baby, ich brauche dich und du brauchst mich Baby, I love you Mein Leben ist nur du Schlagen uns die Herzen durch die Nacht Vertrau mir Wir müssen nur noch tausend Meere weit Durch tausend dunkle Jahre ohne Zeit Tausend Sterne ziehen vorbei Wir müssen nur noch tausend Meere weit Tausendmal durch die Unendlichkeit Dann sind wir endlich frei Niemand und nichts nehmen wir mit Und irgendein Chip und Chap Ritter des Rechts Chip und Chap Dem Bösen geht es schlecht Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun Das Böse hat die Zeit, sich auszuruhen. Chip und Chap, Ritter des Rechts. Chip und Chap, dem Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall mit ihrem Mut. Wird es am Ende alles. Du hast alles in dir, glaube daran und du vergisst den Schmerz. Denn du wirst unbesiegbar sein. Sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Dein Selbstvertrauen trägt dich hinauf in die höchsten Höhen, du gibst nie auf. Wir sind bei dir und eines verleiht uns die Macht. Dragon Ball! Neben ihr geht. Ich weihe meine Seele der silbernen Göttin, mein Herz im Feuer allein. Verwehre mein Blut in Säcken der Feinde, Trigalon, mein Leben sei dein. Trigalon, mein Leben sei dein. Trigalon, mein Leben sei dein. Als dann lasst uns feiern aus tiefster Seele, trinken und tanzen vereint und der Herrin zeigen, dass unser Weg. When the last moon is cast over the last star morning and the future's past without even the last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is formed. Look and see how she sparkles. She's the last unicorn. I'm alive. I'm alive. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. It's not the cry that you hear tonight. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Trust I seek and I find in you. Every day for a something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. lesen deine Blätter. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how lovely are your needles. Gotta get away, holy diver. You got shiny diamonds for your faceless, nameless cowards cannot hide. The day of reckoning will arrive. Strike from behind, knock me while I'm down, stare me in the back, you bastard. Tear my heart out of my chest, I'm so I won't hesitate no more, no more. This cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Seems to me that I took your love for granted. Whoa, whoa, yeah. Feels to me that this time I was wrong, so wrong. Oh Lord, now I feel so lonely. Yeah, woman, won't you come back home? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гитаре у прохожих на виду, к сожалению, день рождения. These days I thought my eyes could see you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Накопители даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, пусть печаль моя. Позови меня, позови меня. Не тонули корабли на недельку до второго. Я уеду в Комарова. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли на недельку. Thüringen, Männer in roten Wandersocken haben hier Lieder gesungen. Aber ich will nicht zum Zahnarzt gehen. Telefonbuch, Telefonbuch, das ist das geile Buch mit den, ach, wo ich Nummern such, scheiße. Telefonbuch, Telefonbuch, in diesem Buch seh ich sogar wie ich heiße. Telefonbuch. War eine geile Sau aus ärmlichen Verhältnissen. Alle waren heiß auf sie, doch sie war sehr gerissen. Sie wippte mit ihren Brüsten und sie schwang erotisch ihren Lauch. Das machte jedermann verrückt und sie machte davon viel Gebrauch. Vertrau mir, wir brauchen einen Schuss Zweistimmigkeit und auch ein bisschen Halt zur rechten Zeit. Das wird Faschis hoch drei. Doch nur das Geld zählt. Take me to the party and let me dance along. until the lights are on. Daddy DJ, please take me to the party and let I'm gonna me give it to her. She wants it, ooh. She wants it, ooh. She wants it. I'm gonna give it to her. This was never Bobby's. Let's go party. We're gonna have a party tonight. Da kommt heran der wilde Horst. Atmet den Hauch des Todes. Hass erfüllt und voller Wut will er nur eins. Ja, was ist das? Партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма.